SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Fertig gechillt. Nach 5 Wochen Deutsche Vita melde ich mich jetzt wieder zurück und ich habe richtig Lust auf einen neuen Sound und so. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X. Das ist meine erste Sendung nach der 5-wöchigen Sommerpause. Und rechtzeitig zur Street Parade melde ich mich wieder zurück. Ja! Es ist ein fantastischer Sommer bis jetzt zumindest gewesen. Und zwar tagelang über 30 Grad, auch in der Schweiz. Unzählige Open-Air-Raves und neue Tendenzen im Sound. Es gibt zum Beispiel, selbst im Mainstream hat der Techno-Sound die US-amerikanische EDM-Electro-House abgelöst. Das sieht man zum Beispiel am aktuellen Line-Up von der morgigen Street Parade. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es am Morgen nicht den ganzen Tag regnet in Zürich, zumindest kühler wird es. Also das heisst, wenn du ins Street Parade gehst, hat es hier auf jeden Fall irgendwie etwas Warmes an oder tanzt einfach so wild, bis du glühst. So, anfangen tun wir gerade mit einem Newcomer und zwar mit dem Robert Richner. Das Stück heisst Epoch und ist eine neue Entdeckung vom Manuel-Label. Und mit dieser Nummer wünsche ich dir eine gute Reise die nächsten 3 Stunden. Viel Spass! Mental X, the SRF. Sensationell. Motagua aus Russland mit Urania, so heisst der Track. Und kannst du dir etwas vorstellen? 5 Wochen Ferien hatte ich, was hier eins an Sounds in meinem Posteingang war. Es ist mir nicht gelungen, die hunderten Mails alle zu beantworten, aber ich kann dir einfach einmal so die Essenz von diesen 5 Wochen heute ins Set reinpacken. Und wir gehen natürlich heute auch ein bisschen raven, klar. Natürlich, Street Parade ist am Morgen und sie gehen endlich zurück, naja, sagen wir mal zu den Wurzeln. Underground würde ich es nicht bezeichnen, weil der Techno ist natürlich mittlerweile im Mainstream angelangt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch ein bisschen vorwärts schauen, weil gerade das klassische Progressive House und stellenweise sogar die ganzen transige Rave-Sounds, die sind im Moment sehr, sehr präsent. Ich sehe es zum Beispiel in Ibiza. Sascha und Bigwood haben im Privilege eine wöchentliche Residency übernommen und mit über 8000 Besuchern jeden Dienstag oben wirklich rammelvoll. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Namen Home Sweet Home findest du auf srf.ch/mentlex. We'll be right back. Ersten, die ich gemacht habe, als ich von der Ferien zurückgekommen bin, ich habe geschaut, hat Anjuna Deep das Haus ein Label von Above und Beyond, haben die was ein Neues? Und dann sehe ich Lateral. Ja, ich los rein und bin so exakt auf diesen Sound habe ich gewartet. Gut, das ist die neue Scheibe von Lateral, und zwar Generate, eben auf Anjuna Deep. Und sie tönt, und das kann ich jetzt schon sagen, sehr ähnlich wie die kommende Sascha-Scheibe. Die ist allerdings schon längstens produziert worden, und zwar schon vor 1,5 Jahren, nämlich Trigometry, kommt aber erst Ende September raus. Aber naja, Sascha hat wieder mal einen Trend losgetreten. Das ist ja eigentlich nicht Neues. Homecoming heisst heute oben meine erste Sendung und gleichzeitig noch Street Parade Special. Herzlich willkommen und gleichzeitig schönes Wochenende. We'll be right back. sind, dann weisst du, es kommt was extrem Monstruoses. Oder zwar kommt es aus Griechenland von Stelios Vassiloudis. Besser bekannt worden Anfang der 90er Jahre, einfach nur kurz als Stel. Seit etwa 10 Jahren nennt er sich aber dann eben mit dem vollen Namen Stelios Vassiloudis. Und er ist unter anderem beim John Digg auf Bedrock unter Vertrag. Der Track hier, den hat er vor 3 Wochen released, und zwar auf dem Dave Siemens im Label, auf dem britischen Zelador Music. Und der Track heisst Sierra Victor. Wirklich ein unheimlicher Tune und darum einer von meinen Essentials von dieser Woche. Heute also meine erste Sendung nach der Sommerpause. Ich hoffe, du hast auch die letzten 5 Wochen mal so ein bisschen chillen können. Hey, das Wetter ist aber auch hier in der Schweiz wirklich der Hammer gesehen, oder? Brutzel, brutzel, nonstop. Und ausgerechnet zur Street Parade, aber naja, was soll's. Einfach warm anziehen morgen, weil allein wegen dem DJ-Line-Up lohnt sich auf jeden Fall. Nicole Mudaba zum Beispiel oder Alan Alien, 2 von meinen absoluten Lieblings-DJs, spielen morgen so oben an der Street Parade auf den verschiedenen Stages, wo was genau wie passiert. Das erfährst du zum Beispiel in meinem Artikel von der heutigen Sendung mit dem Namen Home Sweet Home, und den findest du auf srf.ch/manflex. Stelios Vassiloudis mit Sierra Victor. ob sie sich gesucht haben und jetzt gefunden haben. Das sind Bog aus Bukarest und der Tim Engelhardt. Das Weitere ist natürlich bekannt worden mit seinen wirklich fantastischen Release auf dem Kölner Traumschallplatten. Und der Bog, das ist einer der neuen Schütz-Elling vom John Digweed auf Bedrock Records. Das da ist wirklich so ein Killer-Track eben auf Bedrock Music. Und zwar ist das auch Bog und Tim Engelhardt mit Scene One. Wirklich eine fantastische Mischung. Irgendwo zwischen Progressive House, Elektro und ein leichter, tranziger Touch hat es noch. Naja, irgendwie halt. Playliste findest du gewohnt gerade nach der Sendung neben dem Podcast auf srf.ch/mentalx. Den Podcast bekommst du nach der Show natürlich auch auf iTunes. Einfach iTunes öffnen, mentalx im Suchfeld eingeben und schon hast du mich in der Hosentasche rund um die Woche zum Sound hören. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. weiteren Scheibe ist, dass es Sia heisst, sie ist original, sehr, sehr verspielter Deep House Sound. Aber es ist auf eine Definition mehr Zürcher-Label rausgekommen und wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, es ist das Label von DJ Definition, einer von den Hype-DJs. Und der hat dann auch gerade den Remix gemacht und der ist ihm außergewöhnlich gut gelungen. Übrigens, die Definition spielt am Morgen ebenfalls auf einer Stage an der Street Parade, wo genau das erfährst du im Artikel Home Sweet Home auf srf.ch/mentlex. Check's aus. See you. The Sun. Naja, Guy J, der ist wirklich out of reach. Aber irgendwie ist schon fast nicht mehr ergreifbar. Der ist musikalisch dermaßen weiterentwickelt. Dem sind die Tracks kannst du meistens 3, 4, 5 Jahre sogar noch später spielen und sie sind immer noch einfach aktuell. Das hat er schon mehr als einmal bewiesen. Guy J, ein Remix von Climb to the Sun. mehr Sexappeal geht nicht. Johanni, diese Duskos ist das für euch, ein langjähriger Hörer. Ist natürlich klar, das ist der Dusk, das ist seine brandneue Scheibe Whisper Unit auf dem griechischen Label Click Records. Und Dusk hat natürlich auch schon erkannt, wir bewegen uns in grossen Schritten in eine Richtung von Progressive House oder Renaissance zurück. Gut, die aktuelle Street Parade steht ja ganz unter dem Motto Techno. Techno, Techno. Gut, jetzt sind sie natürlich ein, zwei Jahre zu spät, kann man eigentlich sagen. Aber das ist ja auch irgendwie logisch. Sie müssen ja auch irgendwie die Bookings, die Artisten buchen. Alles spätestens nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dürfen wir uns dann auf ein spaciges Progressive House, ein Street Parade Event freuen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Hey, schönes Wochenende. europäische Acts und unbekannte Labels. Gut, das Label kennen wir doch allerdings, und zwar Dear Dear, Liebes Ray, übersetzt. Und da haben sie einen neuen Herr unter Vertrag, nämlich Anis Hachemi, heisst er, genau. Dark Funk heisst der Track, und bei Dear Dear kannst du einfach drauf gehen. So von 10 Releases sind 8 absolut top, und das ist ein klassischer Fall, oder eben einer von diesen 8 Releases, die wirklich perfekt funktioniert auf dem Dancefloor. Los ist SRF 4 und ich bin der Mentalix. Heute meine erste Sendung nach einer 5-wöchigen Sommerpause. Ich hoffe, du wärmst dich schon ein bisschen auf, hast schon ein bisschen anständig laut gemacht in der Wohnung, du hast aber deine Nachbarn nicht nerven, und wenn, gibst du eine Flasche Wein. Und Hintergrundinfos zu der heutigen Street Parade Special Sendung respektive zu Home Sweet Home, im Mini Rückkehr, The Resurrection. Findest du auf srf.ch/mentalx. Ich habe übrigens im Artikel, der online ist, ein paar Tipps aufgeschrieben, wo du morgen an der Street Parade am besten kannst feiern, unter anderem auf vielen Stages, zum Beispiel die fantastische Nicole Mutaba oder auch die wunderbare Ellen Alien spielt, aber da kommen wir nachher noch drauf. In den Party-Tipps natürlich bekommst du in einer guten 4 Stunden 20 Minuten hier auf SRF Bios. fast ein Übelwetter. Okay, Myra J. Galastian, so heißt die Dame, ein Stück heißt Tell Me, das ist ein Remix, wer ihn gemacht hat und vor allem wo das Ding rausgekommen ist, das ist im Moment noch unklar, ist noch im Moment im Promo-Status. Ich will es auf jeden Fall aber trotzdem auf die Playliste tun und die bekommst du wie gewohnt auf srf.ch/mentlix. langsam aber sicher bewegen wir uns in richtig geilen Techno. Da haben wir den Dio Atoma, der hat schon mal erst das Monsterbrett produziert und das ist seine neue Scheibe und heisst Pirators. So, hast du eine Idee, was du morgen am Street Brand Event machst? Also, welches von den Bühnen, von den Stages die Favorit ist? Denk. Gut. Also, du musst mal, zumindest wenn du auf Techno stehst, nicht Angst haben, dass du irgendwo die schwächigen Sound kriegst. Jetzt ist aber natürlich die andere Frage, muss man wirklich auf jeder Bühne deutschen Techno-Sound machen oder zumindest von der Stilistik her deutschen Techno. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch ein bisschen avantgardistisch, vielleicht doch ein paar Israelis eingeladen hätten, Guy Gerber, Guy Jay, die schon ein bisschen den neueren Sound machen, eben früher als Progressive House bezeichnet, heute sind sie als Melodic-Techno oder als Space auszeichnet, Sixties will. Aber sicher dann nächstes Jahr. Alan Alien ist einer meiner absoluten Favorites, was sonst noch so passiert, fast in genau 10 Minuten. Ich bin der Mentlix, das ist SRF Virus, Hintergrundinfos, Playlist und der Podcast zum gratis Download, da bekommst du srf.ch/mentlix. Oh yeah! haben wir doch wirklich seit Wochen, sicher seit 5 bis 6 oder sogar 7 Wochen wirklich hochsommerliche Temperaturen. Und genau am Sweet Grape Wochenende. Grau und eiskalt. Naja, komm, was soll's. Dafür gehen wir morgen an Street Parade tanzen. Und vom Line-Up rendiert es auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel auf der Opera Stage hat Nicole Mudabo Unterstützung bekommen sie von den Allen Aliens. Beides absolute Schwergewicht in Sachen DJing und musikalisch. Nicole Mudabo sehr, sehr technoid und monoton, während Allen Alien, die kann stellenweise sehr experimentell werden, aber immer extrem shaky. Also Nicole Mudabo und Allen Alien, einer von meinen Tipps für das morgige Street Parade Event. Wir könnten aber auch zum Beispiel auf Center Stage, dort haben wir nämlich den Matador, der ist von Richie Horton entdeckt worden. Das heisst, der geht dann schon so richtig so progressive Techno in die Richtung. Und auch der Felix Kröcher, der geht dann schon eher so in Richtung, naja, New School Trance. Stellenweise ein sehr technoider Sound. Gut, er tut im Moment auch auf Soare seine Tracks produzieren oder, sagen wir mal so, co-produzieren lassen. Und der Felix Kröcher ist musikalisch zurzeit so gut wie noch nie unterwegs. Darum spielt er auch morgen so auf der Center Stage an der Street Parade. Ein absoluter Geheimtipp von mir ist natürlich der Skepsen vom Kollektiv Tiefgang. Da spielt am morgen an Swiss Innovation Stage gerade als Opening Act. Während die Zürcher, also die drei Schweizer, der Definition, der Saab und der Lewandowski, die rocken den Raketenfloor. Das ist vor und mit dem Hive Club. Gerade die Definition ist im Moment sehr, sehr spacey unterwegs. Was sonst noch so passiert, partytechnisch, vor allem dann so oben. Für das habe ich ja meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Also, möchtest du morgen so oben ein Rave und Hard Trance Sound haben, dann gehst du zum Beispiel die alte Kaserne. Dort haben sie nämlich den Sean Tyus, der ist unter anderem auf Wende, den Teil von seinem Label unter Vertrag. Und als super Act, nämlich der Thrill Seeker, ebenfalls beim Teil von Glück auf Wende. Du magst dich vielleicht noch an die riesen Nummern erinnern namens Innocent. Möchtest du lieber morgen so bei Techno im kleinen Rahmen, dann gehst du den Tapfeier von Deep Dish los, und zwar im Zürcher Club Bellevue. Während im Hive, die setzen ein bisschen aufs Basic-Programm. Und zwar nämlich mit Monika Gruse, Anja Schneider, Animal Trainer und für mich das Highlight, sich an dem oben im Hive, dann der Lewandowski. Den Rest haben wir einfach schon zu viel gehört. In der Roten Fabrik, die sind ja immer so als Avantgarde, haben sie sich zumindest sehr, selber gern bezeichnet. Wenn ich aber das Line-Up so anschaue, die Tracks, die gehören da seit über einem Jahr, nämlich zum Beispiel von Jonas Salbach, von Fairmont aus Kanada und vom Roman Flügel. Nichtsdestotrotz kannst du da hingehen und bekommst absolut den 1A-Sound. Zu guter Letzt haben wir noch den Zürcher Club Ami, der Supermarket, und dort bekommst du Ami. Genau, und Unterstützung bekommen sie von Adriatic. Alle anderen Party-Tipps für den Rest von der Schweiz bringt es eh nicht, weil es ist doch eh wieder alles in Zürich. Aber Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playlist und der Podcast zum gratis Downloaden ist auf srf.ch/mentalx. Spätestens am Montag raus, hat natürlich auf dem Kölner Kompakt erlebt, wirklich unglaublich ein fettes, sehr minimalistisches Techno-Brett, ohne jedoch aber langweilig zu werden. Das ist Patrice Bäumel mit seiner brandneuen Scheibe Sorcery. 20 Jahre später, wer hätte gedacht, dass sie das Ding immer noch mit rumschleppt? Gut, das ist die Definition von einer Rave-Scheibe. Das war eine der ersten plus 8 Records gesehen von Richie Horting. Es ist damals der kanadische Label. Und zwar ist etwa von 1991 bis 1992 ist dann released worden. Und zwar Wave Space mit Gravage und Arch of Ten. Michel Classidor von der Woche. Da passt es ein Deep Break. We'll be right back. Sweet Home. Das war meine erste Sendung nach der Sommerpause. Ich hoffe, ich habe euch eine Freude machen. Wenn ja, kannst du die Sendung in einer guten Stunde gratis downloaden, und zwar auf srf.ch/mentlix. Der Podcast steht ab 11 Uhr parat und selbstverständlich natürlich auch auf iTunes. Natürlich bekommst du auch die komplette Trackliste zu der Sendung. Da musst du allerdings bis am Montag warten, aber dann garantiert eben auf srf.ch/mentlix. So, jetzt hoffe ich, du hast ein fantastisches, nicht allzu kühles Street Parade Wochenende. Zu etwas Warmes an, Schirm mitnehmen, würde jetzt nicht unbedingt in dieser Menschenmenge, aber ich meine, du weißt, wie man anständig feiert, oder? Wir hören uns am nächsten Freitag ab. Der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio hinter den Turntables am Mixen. Und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann, ciao, ciao und vor allem genießt Street Parade. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.